Um 8,3% sind die chinesischen Ausfuhren im Juli zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Exporteure leiden unter der schwachen Nachfrage aus Europa und unter dem derzeit starken Yuan, der ihre Produkte international teurer macht. Auch die Einfuhren sind den 9. Monat in Folge gefallen um gut 8%. Die Nachfrage im Inland bleibt also schwach. Wenig gute Stimmung auch beim Blick auf die Erzeugerpreise, also die Preise, die Hersteller von gewerblichen Kunden oder dem Großhandel verlangen. Sie sind auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2009 gefallen. Das frisst die Gewinne der Unternehmen auf und das bei einem ohnehin schon sehr hohen Schuldenstand unter Chinas Firmen. Chinas Zentralbank gerät wegen der anhaltenden Wirtschaftsschwäche erneut unter Druck, die Zinsen zu senken. Seit November hat sie dies bereits viermal getan. Weitere Konjunkturmaßnahmen dürften nötig sein, will Peking seine selbst gesteckten Ziele erreichen. Die Regierung sieht für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 7% vor. Im ersten Halbjahr gab es offiziell eine Punktlandung. Immer mehr Beobachter halten die Zahlen aber für manipuliert. Sie gehen von einem deutlich langsameren tatsächlichen Wachstum aus. Trotz schlechter Daten sind die chinesischen Börsen mit einem deutlichen Plus in die neue Woche gestartet. Nach den massiven Eingriffen Pekings infolge des Börsencrashs vom Juli bewegen sich die Indizes erratisch und anscheinend losgelöst von Marktinformationen.